ja, schön, dass ihr da seid. Danke an die Referenten, dass sie auch da sind. Das sind unsere Referenten von der Anti-VNT. Wir werden uns die Anti-VNT ist Teil eines Bündnisses, was zu Beginn des NSU-Prozesses eine Demonstration in München veranstaltet hat und seitdem sich mit dem Thema NSU und in der linken Debatte, was es für die Linksradikale bedeutet, seitdem beschäftigt. Und das ist die zweite Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Nazis morden. Die erste Veranstaltung von Appawitz ist ausgefallen und wird am 10.12. um 19.30 Uhr im Kotz nachgeholt. Das heißt, ihr könnt sie alle noch sehen. Genau. Heute wird es hauptsächlich darum gehen, was die Mordserie des NSU für eine weitere antifaschistische und linksradikale Praxis bedeuten kann. Und erst werden unsere Referenten ein bisschen was erzählen und danach hoffen wir, dass eine Diskussion zustande kommt und dass irgendwie Fragen geklärt werden können. Genau. Und dann möchte ich das Wort übergeben. Ja, hallo. Du hast mir ganz viel vorher weggenommen, wir sind Antifa-NT aus München, genau, Teil des Bündnisses, das eine Demonstration organisiert hat gegen den Auftakt des NSU-Prozesses. Wir haben den Vortrag in 5 Punkte eingeteilt. Im ersten Teil wird es so ein bisschen darum gehen, um ein kurzes erstes Zwischenfazit, wenn man das dann schon ziehen kann, des Prozesses, und so eine kurze Zusammenfassung über die bisherigen Ereignisse mit ein paar Schmankerl dabei. Der zweite Punkt wird dann so ein Rückblick sein über das Bündnis und die Demo und so ein bisschen, warum wir Teil des Bündnisses waren und warum wir diese Demo organisiert haben, also unsere Anliegen. Im dritten Teil geht es dann so um zentrale Thesen unseres Aufrufes. Der vierte Punkt wird eine Kritik an der Theorie des tiefen Staates als Erklärung für den NSU sein. Und im fünften Punkt gehen wir nur ganz kurz auf aktuelle antirassistische Kämpfe und rassistische Mobilisierungen in diesem Jahr ein und stellen so ein bisschen die Frage, ob das ein rassistischer Rollback ist und ja so back to the 90s ist oder nicht. Genau, dann erzählt der Genosse neben mir. Genau. Ich würde jetzt einfach mal so einen kurzen Überblick geben, was im Prozess bis dato geschehen ist. Wir haben das absichtlich kurz gehalten. Ihr habt ja auch Leute vom Appawitz euch eingeladen, die ja nächste Woche hier euch das bestimmt viel detaillierter, als wir das könnten, darlegen werden. Wir fanden es aber wichtig, hier so ein paar Sachen zu erwähnen, sowohl als Hinführung zum Thema, als auch, wenn schon Leute aus München da sind, dass wir so ein paar Erlebnisse von vor Ort euch auch ein bisschen näher bringen können. Wie gesagt, wir finden es momentan noch absolut verfrüht, eine endgültige Aussage darüber zu treffen, was denn jetzt dieser ganze Komplex NSU war. Ein endgültiges Bild ergibt sich unserer Analyse nach definitiv nicht. Es gibt aber sowohl einige Sachen, wo an der Aufklärung gearbeitet wird, wie auch immer wieder neue Sachen, die im Prozess auftauchen. Wichtig finden wir es klarzustellen, wir haben es da mit einem Strafprozess zu tun. Das heißt, qua der Verfasstheit des Strafprozesses ist die Aufgabe von dem Prozess letztendlich die Frage nach der Schuld oder Unschuld der Angeklagten. Das ist natürlich eine Sache, die kann man kritisieren, das ist natürlich ein Stück weit eine begrenzte Sache, aber das ist halt dummerweise einfach so, wie Strafprozesse hier laufen. Dementsprechend fanden wir es auch wichtig, in der Ausrichtung unserer Politik in Bezug auf diesen Prozess beziehungsweise anlässlich diesen Prozess jetzt nicht ans Gericht hinzugehen und irgendwelche Forderungen zu stellen. Das heißt, wir begreifen unsere Politik jetzt nicht als ein Appellieren an das Gericht, an den Richter, Staatsanwaltschaft und Co., dies und jenes zu machen, sondern uns geht es eigentlich darum, anlässlich dieses Prozesses beziehungsweise begleitend zum Prozess weitere Fragen zu stellen. Weitere Fragen zu stellen, die über die Frage Schuld oder Unschuld der Angeklagten hinausgehen, sprich die politische Dimension des Ganzen ein Stück weit mit zum Tragen zu bringen. Genau. Was man bis jetzt so über den Prozess sagen kann, ist, dass eigentlich die Verteidigung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe sich relativ schlecht schlägt. Die sind relativ untätig, wenn es darum geht, ihre Mandantin rauszuhauen. Es wäre jetzt verfrüht, einen Blick in die Glaskugel zu wagen, was die Urteile angeht, aber es gibt viele Stimmen, die davon ausgehen, dass auf jeden Fall Chäpe verurteilt wird und wahrscheinlich auch zu lebenslang. Leute, die den Prozess näher beobachten, sagen eigentlich, es geht momentan primär nur noch um, also bei ihr jetzt persönlich, nur noch um die Frage, anschließende Sicherheitsverwahrung ja oder nein. Bei den anderen mit Angeklagten ist auch davon auszugehen zum jetzigen Zeitpunkt, dass auch da ein Urteil gefällt werden wird. Wie gesagt, wir sind weder Juristen, noch ist dieser Prozess vorbei. Das heißt, wir können da auch definitiv keine genauen Prognosen geben. Aber es schaut nicht unbedingt rosig aus für die ganzen. Weiters finden wir es wichtig noch zu erwähnen, dass unserer Einschätzung nach schon es geschafft wurde, dass diesen ganzen Taten zugrunde liegende Rassismus und auch der Rassismus der mittelnden Behörden wie auch das Leiden der Opfer und ihrer Angehörige im Zuge dieses Prozesses zur Sprache kommen. Das ist vor allem Verdienst der Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage, die es immer wieder schaffen, dort kritische Punkte mit reinzubringen und die es auch schaffen, eine, wie wir finden, sehr gute Pressearbeit zu leisten. Das heißt, es auch schaffen, dass, wenn über den Prozess berichtet wird, auch da die Stimmen der Opfer und ihrer Angehörigen zumindest ein Stück weit zum Tragen kommen. Also es gab ja durchaus im Vorfeld die Befürchtung, dass eine Berichterstattung über diesen Prozess sich vor allem auf die Angeklagten stützen würde. Das heißt, dass das, was dominieren würde, vor allem eine Täterinnen- und Täterperspektive wäre. Das ist natürlich eine Gefahr in einem Strafprozess, wo halt Angeklagte vor einem Gericht stehen. Wir glauben aber dennoch, dass die Arbeit der dutzenden Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage da einiges dazu beibringen kann, dass da ein Stück weit auch ja, diejenigen Leute, die darunter Leid getragen haben oder bis heute noch Leid tragen, ein Stück weit Gehör finden können. Weiters ist es auch gelungen, dass im Zuge dieses Prozesses zumindest einige handfeste neue Erkenntnisse an die Öffentlichkeit geraten sind. Wahrscheinlich mit einer der spektakulärsten Wendungen gab es am 11. Juni 2013, diesen Sommer, als Carsten Schulze ausgesagt hat und aufgrund seiner Aussage eine weitere Sprengstoffanschlagstat dem NSU zugeordnet werden konnte. Und das war dieses sogenannte Taschenlampenbomben-Attentat in Nürnberg. Es war so, dass im Sommer 1999, also noch vor dem ersten Mord, eine in einer Taschenlampe drapierte Rohrbombe in einer Gaststätte in Nürnberg in die Luft geflogen ist und einen Menschen schwer verletzt hat. Die Gaststätte hieß damals Sunshine Pub, heute heißt die Sonnenschein. Also, das heißt, im Zuge dieses Prozesses konnte jetzt schon mindestens eine weitere Tat auch dem NSU mutmaßlich zugerechnet werden. Wir sind da noch gespannt, was da noch weiter alles rauskommen wird oder rauskommen kann. Weiter sehen wir auch, dass die Arbeit im Prozess und auch die kritische Begleitung des Prozesses von Antifa-Strukturen immer wieder neue kleine Puzzlestücke über die bundesdeutsche Naziszene zutage führt. Das heißt, da tauchen in Akten Verbindungslinien auf und auch da tauchen immer wieder Fragmente auf, die sich zumindest ein Stück weit zu größeren Bildern verdichten lassen, neue Infos ans Tageslicht bringen. Und das finden wir auch eine durchaus bedeutsame Qualität dieses Prozesses. Zurzeit, ungefähr seit November, ist es so, dass wir ja, die sogenannten Nazi-Festspiele haben, so hat es mal jemand genannt. Das heißt, es sind gerade momentan relativ viele Nazis als Zeuginnen und Zeugen vorgeladen, die da auch Aussagen in die Nymphenburger Straße ins Gericht begeben und auch da einfach mal zuhören und teilnehmen an dem Prozess. Genau, das wäre so als kurzer Abriss die aktuelle Entwicklung des Prozesses. Ja, viele fragen sich vielleicht, warum gerade München der Austragungsort des NSU-Prozesses ist. Das hat relativ wenig damit zu tun, dass Münchner Richter oder RichterInnen heiß drauf sind, Nazis zu verurteilen, sondern vielmehr den einfachen Grund, dass 5 der 10 Morde in Bayern waren, nämlich 2 in München und 3 in Nürnberg. Und dann war so eine Frage, soll es jetzt in NRW stattfinden, also Düsseldorf dann quasi oder München, und aufgrund des größeren Gerichtssaals in München ist es dann eben München geworden. Genau, wir haben gemeinsam mit anderen Gruppierungen, das waren Parteien, Gewerkschaften, antirassistische Gruppen und andere autonome Antifa-Gruppen, im Herbst 2012 ein Bündnis initiiert, welches das Ziel hatte, erstmal zum Prozessauftakt eine bundesweite Demonstration in München durchzuführen. Die Demonstration war dann, vielleicht war die oder der ein oder andere am 13. April in München. Das war die größte antirassistische und antifaschistische Demo seit 20 Jahren circa in München. Es waren zwischen 8.000 und 10.000 TeilnehmerInnen aus der ganzen BRD und aus Österreich angereist. Genau, das war so der erste Höhepunkt in Anführungszeichen. Das Bündnis existiert nach wie vor und arbeitet zur Thematik. Einerseits eben durch Veranstaltungen finden diverse in München statt. Pressearbeit wird weiterhin gemacht und gegen die Münchner Nazi-Szene arbeitet dieses Bündnis auch noch. Wir als Gruppe haben uns mit einem eigenen Aufruf an der Demonstration beteiligt, der nicht einfach so weiter geheißen hat oder immer noch heißt. Genau, dazu geht es dann im Vortrag ein bisschen mehr drum. Wir haben gemeinsam mit regionalen Antifa- und Antira-Gruppen sowie bundesweit anderen Gruppen einen antifaschistischen Antira-Zusammenhang auf der Demo organisiert. Unter anderem auch mit der Campus Antifa, die in Frankfurt, glaube ich, habt ihr mobilisiert. Danke da nochmals. Genau, so die Hauptaussagen, worum es uns eigentlich gegangen ist bei dieser Demonstration amit, waren einerseits natürlich den Prozess als einen Anlass zu sehen, ein entschlossenes Zeichen gegen den gesellschaftlichen und institutionellen Rassismus zu setzen und Solidarität mit den Betroffenen auszudrücken. Dann, dass die Morde des NSU danach verlangen, Fragen zu stellen, die nicht Gegenstand des Verfahrens sind, bisher zumindest nicht sind und wahrscheinlich, traue ich mich jetzt mal diesen Glaskugelblick zu wagen, wahrscheinlich auch nicht sein werden, wie Verstrickungen der Inlandsgeheimdienste, der Neonazi-Szene und des NSU sowie der polizeilichen Ermittlungen immanente Rassismus im Kontext des gesamtgesellschaftlichen Rassismus. Genau, dann das systematische Wegsehen, die Verharmlosung und die aktive Unterstützung der Nazis sind ja eigentlich spätestens seit dem Bekanntwerden des NSU und der Verstrickung der Inlandsgeheimdienste offensichtlich. Die Forderung kann daher eigentlich nur die Auflösung des Verfassungsschutzes und aller Geheimdienste sein. Doch für uns darf eigentlich die politische Forderung aus den Morden des NSU nicht bei der Abschaffung des Verfassungsschutzes stehen bleiben. Klassische Anti-Nazi-Arbeit hat für uns nichts an ihrer Aktualität verloren und eine antifaschistische Politik kann sich niemals auf den Staat verlassen. Ja, genau. Wir haben in unserem eigenen Aufruf vor allem eine These vertreten und die war, dass für uns das Auffliegen des NSU eigentlich eine Zäsur bedeutet hat. Eine Zäsur, die wir dahingehend analysieren, dass es eigentlich angebracht ist, sich anlässlich dieser drastischen Taten verstärkt mit Rassismus auseinanderzusetzen. Dass wir der Meinung sind, Rassismus steht in Bezug auf den NSU an einer relativ zentralen Stelle. Wir meinen, dass das Nicht-Aufdecken dieser über 10 Jahre andauernden Mordserie kein Ausdruck irgendwelcher vereinzelter Pannen sind und dass man die jetzt auch nicht auf ein Behördenversagen abschieben könne und dass das alles andere als ein Einzelfall ist. Wir glauben eher, dass das Ausdruck eines strukturellen Problems mindestens mal innerhalb der mittelnden Behörden ist und dass dieses Problem nicht erst seit dem Auffliegen des NSU orientiert. Konkret richtet sich unsere Kritik vor allem zum einen an das konsequente Nicht-Ermitteln staatlicher und geheimdienstlicher Behörden gegen rechts, wie auch den strukturell-organisatorischen Rassismus innerhalb der Behörden. Wir sagen, dass die Politik, die gefahren wurde, zuallererst diejenigen waren, die Opfer bzw. ihre Angehörigen nicht als das zu erkennen, was sie waren, nämlich Opfer einer rassistischen Mordserie, sondern im Gegenteil, die auch noch dafür anzukreiden. Die einen Zusammenhang zu rücken mit diesen krassen Taten, qua einer Unterstellung, die eben davon ausgeht, dass Leute, die nicht deutsch mehrheitsgesellschaftlich sind, eigentlich potenziell zumindest mal verdächtig sind, innerhalb eines kriminellen Milieus unterwegs zu sein und sich irgendwelche dubiosen kriminellen Machenschaften zu bedienen und somit auch alles weitere als verwunderlich wäre, wenn diese dann quasi in innermafiöse Anschläge verwickelt wären. Des Weiteren glauben wir, dass Rassismus auch der Punkt ist, von dem man aus mit einer linken Kritik nicht nur die Art und Weise, wie die Behörden an die ganze Sache herangegangen sind, erklären kann, sondern auch ein Stück weit eine Kritik forcieren kann, die sich an die öffentliche und mediale Betrachtung des NSUs richtet. Das Stichwort sei hier nur Dönermorde genannt. Wir erinnern uns, diese Mordserie wurde jahrelang verhandelt als eine Mordserie, die innerhalb eines migrantischen Milieus von Migrantinnen an Migranten behandelt wurde. Das war nur allzu einleuchtend in der rassistischen Denke, dass quasi diejenigen Leute, die migrantische Gewerbetreibende und dergleichen waren, letztendlich Dreck am Stecken hätten und somit Opfer ihrer quasi eigenen Machenschaften geworden wären. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, Rassismus ist dasjenige Motiv, das den Mordtaten, zumindest denjenigen 9 von den 10 Mordtaten, zugrunde liegt. Bezüglich des Motivs an Michelle Kiesewetter, der Heilbronner Polizistin, ist es zumindest noch nicht klar, dass das der Grund ist, aber zumindest für die anderen Mordtaten ist einfach definitiv davon auszugehen, dass diese Leute ermordet wurden, weil sie halt nicht ins Weltbild der Nazis gepasst haben. Bezogen jetzt auf den strukturellen Rassismus innerhalb der Behörden, würde ich gerne ein paar Schlaglichter werfen. Das eine wäre nochmal bezogen auf Heilbronn. Wie gesagt, in Heilbronn wurde keine Migrantin ermordet, sondern eine deutsche Polizistin. Aber auch da haben die ermittelnden Behörden zuerst in erster Linie mal nicht mehrheitsdeutsche Leute kriminalisiert. Die Ermittlungen wurden explizit antiziganistisch geführt. Das heißt, es wurden vor allem Roma verdächtigt, irgendwas mit dem Mord zu tun zu haben. Derjenige Grund, der den ermittelnden Behörden dazu gedient hat, war ganz einfach, dass sich in der Nähe dieses Parkplatzes zurzeit anscheinend ein sogenanntes Lager von Roma befunden habe. Und das hat allein ausgereicht. Das heißt, es passiert irgendwo ein Mord und Roma sind irgendwo um die Ecke. Das heißt, die werden schon irgendwas damit zu tun haben. In der rassistischen Denke, dass Roma ja eh grundsätzlich was Verdächtiges an sich hätten, zwielichtige Umtriebe tagtäglich ausführen würden und generell ja in so einer rassistischen Denke in eine Nähe zu kriminellen Machenschaften gerückt werden, hat das dazu gereicht, diejenigen Leute zu kriminalisieren. Da wurden massive Ermittlungen geführt, da wurden Leute angekreidet, was mit dem Mord hatten zu tun zu haben, da wurden Leute nachgeschnüffelt, diejenigen Leute, die absolut nichts damit zu tun hatten, die haben um die Ecke gewohnt, sind eine gewisse Zeit lang als ein Hauptfokus der ermittelnden Baden-Württemberger Behörden geführt wurden. Unserer Meinung nach ist es ganz klar keine Panne oder kein Versagen oder keine schlecht geführte Ermittlung alleine, dass dort gegen Migrantinnen wie auch gegen Roma ermittelt wurde im Zuge der NSU-Mordtaten, sondern wir glauben, dass das ein Resultat ist einer rassistischen Denke und einer rassistischen Verfasstheit, die weit verbreitet in staatlichen Behörden in Deutschland ist. Nur diese rassistische Einstellung, die Migrantinnen grundsätzlich als verdächtig betrachtet, als irgendwie dubios, als zwielichtige Menschen, hat es für die Behörden plausibel gemacht, dass diejenigen Opfer, respektive ihre Angehörigen, eigentlich verdächtig wären, irgendwas mit diesen Mordtaten zu tun zu haben. Das heißt, der Umstand, dass man gegen die Familien, gegen die Angehörigen selber oder gegen deren näheres Umfeld ermittelt, spricht für uns dafür, dass die ermittelnden Behörden da ein strukturelles Problem haben. Dieses strukturelle Problem, ja, das ist ein ganz klar rassistisches. Ein weiteres Beispiel dafür wäre beispielsweise die Aussage des Chefermittlers der Münchner Polizei im Mordfall Bulgaridis. Theodoros Bulgaridis wurde in München vom NSU erschossen und Matthias Blumenröther war der ermittelnde, der Chefermittler der Polizei. Es war so, dass im Oktober wurde der vorgeladen im Gericht und musste aussagen und Rechtsanwalt Narin, das ist ein Vertreter der Familie Bulgaridis, hat ihn dann gefragt, ob es in den Ermittlungen Hinweise auf ein mögliches rassistisches Motiv gegeben habe. Das hat dann der Polizist Blumenröther einfach verneint, gesagt, nee, gab kein rassistisches Motiv. Daraufhin fragt ihn Rechtsanwalt Narin anders, nämlich, ob es Hinweise auf ein mögliches ausländerfeindliches Motiv gegeben habe. Woraufhin Blumenröther antwortet, und jetzt zitiere ich, ja, natürlich. Allein bedingt durch die Serie ist ein Ausländermotiv gegeben. Das heißt, Ich glaube, dieser Ausspruch spricht ganz gut Bände. Narin fragt nach einem rassistischen Mord, das vermeinte gar nicht. Er fragt nach einem ausländerfeindlichen Motiv. Blumenröther hört Ausländer und sagt, ja klar, es gab ein Ausländermotiv. Er hat es dann im Zuge der weiteren Befragung noch ein Stück weit abgeschwächt, aber eine Antwort gegeben, die nicht minder eigentlich für diese absoluten Unwillen der ermittelnden Polizei spricht, Rassismus als Mordmotiv nahezuziehen für diese Mordtat. Auf Nachfrage erklärt er dann, dass es eine Aussage unter anderem des Bruders von Theodoros Bulgaridis gegeben hat, dass da wohl ein Zitat ausgetickter Typ rumläuft, der Ausländer umbringt, so die These des Bruders. Da gab es auch noch eine weitere Aussage, aber auch diese Spur wurde gar nicht erst verfolgt. Es gibt dann noch so weitere Geschehnisse im Zuge der Münchner Ermittlungen, dass da auch Nazis mit einem großen Auto vorgefahren seien. Die sind auch von Bullen in die Ermittlungen reingekommen, das heißt, die Daten wurden aufgenommen. Es war auch dann relativ schnell klar, dass die Verbindungen zu militanten Münchner Nazis hatten, aber die Spur wurde nie weiter verfolgt. Dass das irgendwas mit dem Mord zu tun haben könnte, wurde gar nicht beachtet. Weil in der Denke der Bullen so klar war, ja, da werden gerade Migranten umgebracht, die werden schon irgendwie da selber in dem Milieu drinstecken, das die Taten gebracht hat. Das heißt, es gibt eine absolute Unfähigkeit und einen absoluten Unwillen, in diese Richtung zu ermitteln. Ein weiteres Beispiel sind die Ermittlungen, zu dem jetzt im Zuge des Prozesses im Sommer in den Kontext des NSU gerückten Anschlags in Nürnberg gewesen, diesen sogenannten Taschenlampenbombenanschlag im Sunshine Pub. Da war es so, dass zum Tatzeitpunkt 4 Leute in dieser Kneipe da waren. Einer davon war ein Deutscher, nach dem wurde nie gefahndet. Die haben nur nach den 3 Leuten gefahren, die nicht Deutschen waren. Die haben die auch ausfindig gemacht, die haben die vorgeladen, die haben die untersucht. Nach dieser 4. Person wurde einfach nie gefahndet, weil es ein Deutscher war. Das heißt, in der Denke der ermittelnden Behörden, es geht da um einen Mordfall, es geht da nicht um Falschparken und es geht da nicht um kleine Sachen, sondern es geht um einen Mordfall. Also wirklich so eine heftige polizeiliche Angelegenheit. Wird einfach nach einem potenziellen Täter überhaupt nicht gefahndet, weil in der Denke das so sonnenklar scheint, in dieser rassistischen Denke, dass der damit gar nichts zu tun haben könnte. Brisant ist auch, dass nach einiger Zeit die Ermittlungen dort eingestellt wurden und einige Akten existieren nicht mehr, aber unter anderem Teil der polizeilichen Akten existieren immer noch. Da lässt sich rauslesen, dass die Begründung dafür war, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, dass es am Tatort zu dreckig war. Kein Scheiß. Die haben einfach aufgehört, weil es am Tatort zu dreckig war. Also das ist nach allen Regeln basic polizeilicher Ermittlungstaktiken einfach kein Grund. Das heißt, die hatten einfach keine Lust oder haben nicht die Notwendigkeit oder das öffentliche Interesse oder einen Druck gespürt, diese Sachen aufzuklären. Zynisch ausgedrückt, es wurde ja nur Nicht-Deutscher dort mit dieser Bombe verletzt. Das waren jetzt so ein paar kurze Episoden. Ich glaube, einige andere sind euch klar. Die Art und Weise, wie beispielsweise auch die Angehörigen in der Kölner Kolbstraße nach dem Nagelbombenattentat kriminalisiert wurden. Auch da gab es von migrantischen Anwohnerinnen und Anwohnern der Kolbstraße kurz nachdem der Anschlag passiert ist, Aussagen, die es zumindest nahegelegt hätten für die Polizei, auch mal in die Richtung, könnte eine Nazi-Szene was damit zu tun haben, zu ermitteln. Das wurde nicht gemacht. Es gibt dort eine Person, die zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, sie habe da 2 Typen gesehen, sie hat das Gefühl, die haben irgendwas damit zu tun und für sie sahen die aus wie Junkies oder Nazis. Daraufhin haben die ermittelnden Bullen massiv Druck ausgeübt auf die Person und gesagt, das wollen wir nie wieder hören, sowas. Weil die Polizei auch da in Köln in diesem Anschlag in die Richtung ermittelt hat, dass dort eine türkische Mafia wohl irgendeinen Fehdeanschlag gemacht hat, irgendwelche eigenen Rechnungen ausgetragen hätte. Wir glauben, dass dieser institutionelle Rassismus ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, um ein Stück weit zu erklären, wieso diese Mordtaten nicht ermittelt wurden als das, was sie sind, bis sich der NSU es endlich selber auffliegen hat lassen. Dementsprechend haben wir den Fokus darauf gelegt, in unserer Arbeit ja, zu schauen, eine linke, antirassistische Position ein Stück weit stärker zu machen. Was meinen wir damit? Wir gehen davon aus, dass Rassismus ein gesellschaftlich konstitutives Element ist. Das heißt, Rassismus bestimmt die Gesellschaft und durchzieht letztendlich alle Bereiche des Sozialen. Er findet sich auch eigentlich bei allen sozialen Gruppen und politischen Einstellungen wieder. Wir fassen Rassismus als einen zentralen Bestandteil dieser Gesellschaft aus, der auf ihrer Mitte entspringt. Das heißt, er ist nichts, was man an den Rand ausschieben könnte oder was man ausschließen könnte aus großen Teilen der Gesellschaft. Beispielsweise funktioniert oftmals eine bürgerliche Logik ja so, die Rassismus erst als solchen benennen will, wenn Nazis handfeste Gewaltakte oder sowas begehen. Wir glauben, dass so eine Auffassung, die Rassismus eben externalisiert und an die Ränder dieser Gesellschaft verschiebt, eine komplett verharmlosende Auffassung ist, die einerseits den Status quo der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse legitimieren will, wie auch einfach den ganz normalen rassistischen Alltagszustand hier verharmlosen will. Aus dieser Betrachtungsweise folgt für uns aber auch, dass auch eine sich als aufgeklärt und antifaschistisch begreifende Linke sich nicht rausziehen kann aus dieser ganzen Nummer. Das heißt, Rassismus ist auch eine Sache, die sich bei uns findet. Das heißt, wir müssen es auch bei uns in den eigenen Reihen kritisch hinterfragen. Weiters glauben wir, dass Rassismus weitaus mehr ist als nur eklatante Taten von Nazis. Rassismus findet sich in seinen krassen Ausformungen beispielsweise auch in der von breiten Teilen dieser Gesellschaft mitgetragenen Abschiebemaschinerie. Ein weiteres prägnantes Beispiel, was auch in den letzten Jahren zumindest ein Stück weit gelungen ist zu skandalisieren, war die Praxis des Racial Profiling der Polizei und anderer Repressionsorgane. Das heißt, dass aufgrund rassistischer Kriterien Leute in besonderen Fokus dieser Behörden geraten. Wir glauben aber auch, dass, wenn wir von Rassismus reden, wir auch von der EU-weiten Abschottungspolitik, Stichwort Festung Europa, reden müssen und die mit kritisieren müssen. Wir glauben, dass Rassismus als ein strukturierendes Prinzip eines ist, aufgrund dessen Ein- und Ausschlüsse in der Gesellschaft vollzogen werden und dass sich zutiefst in grundlegende Vorstellungen wie auch Praxen das Deutschsein eingegraben hat. An der Stelle finden wir es wichtig, uns nochmal dezidiert von funktionalistischen Rassismustheorien abzugrenzen, also Theorien, die es auch in der Linken gibt, die vor allem, wenn es um Rassismus geht, die Qualität betonen, dass Rassismus ja eine herrschaftssichernde Funktion habe, beispielsweise Rassismus ins Spiel gebracht werden würde, wenn es um Lohnkämpfe geht, dort Deutsche gegen nicht-deutsche Leute zu spalten. Das sind alles Sachen, die wir gar nicht leugnen wollen. Wir glauben nur, dass ein Fokus, der Rassismus allein darüber erklären will, am Gegenstand vorbeigeht. Das heißt, Rassismus ist mehr als nur das. Und wir finden es wichtig, genau dieses Mehr als auch mit einzubeziehen in die Kritik. Als eine Form des kulturell tradierten Wissens fungiert Rassismus eben auch nicht zwangsläufig intentional. Das heißt, eine Person muss sich nicht darüber zwangsläufig bewusst sein, in einer konkreten Situation jetzt rassistisch zu handeln, um das auch zu tun. Das heißt, Rassismus ist nicht nur zwangsläufig was, worüber sich Leute bewusst sind und was Leute dezidiert ins Spiel bringen müssen, sondern Rassismus fungiert eben gerade auch unabhängig einer konkreten sozialen oder politischen Absicht, die eine Person vertritt. Das heißt, eine Kritik muss sich eben auch auf diese Punkte irgendwie richten, wo Rassismus eventuell subtil oder zumindest nicht hinterfragt, unkritisch vertreten wird. So ist es zum Beispiel auch so, dass rassistische Positionen ein Stück weit unabhängig davon vertreten werden, ob sich daraus ja konkrete materielle Vorteile für ein rassistisches Subjekt ergeben oder nicht. Das heißt, Leute sind jetzt nicht nur rassistisch, weil sie davon konkret profitieren, sondern sind es aus den verschiedensten Gründen. Punkte wie Identität wären da ein Punkt, der irgendwie wichtig sind. Genau. Dementsprechend finden wir es auch wichtig, dass eine antirassistische und antifaschistische Politik sich nicht nur auf einen Gegenstand richtet, der ihr äußerlich ist. Was ist damit gemeint? Wir meinen, dass Antirassismus und im weiteren Sinne vielleicht auch Antifaschismus sich nicht nur darauf beziehen kann, jetzt Nazis zu kritisieren oder eine Abschiebemaschinerie, wo ja die wenigsten Leute von uns aktiv was mit zu tun haben, oder die ganz abstrakt einen Rassismus in der Gesellschaft kritisiert, als was, mit dem wir eigentlich nichts zu tun hätten, wo wir in unserer Kritik relativ erhaben darüber sind und die Einsicht haben, dass es falsch ist, sondern Kritik muss auch, sicherlich nicht nur, aber auch ihren eigenen Standpunkt mit reflektieren, das heißt, sich auch auf sich selbst beziehen. Das heißt, eine antirassistische Politik und Praxis darf auch vor der eigenen Haustür nicht anhalten, sondern muss das auch mit einbeziehen. Was kann das jetzt auf den NSU heißen, im Punkto NSU-Komplex? Zum einen finden wir es wichtig, offensiv eine Verbindungslinie zu den nationalistischen Exzessen des wiedererstarkten deutschen Selbstbewusstseins der 90er Jahre zu ziehen. Wir glauben, dass im Zuge dieses Nation-Buildings-Prozesses des wiedervereinigten Deutschlands in der Ära Kohl es so eine Art Joint Venture gab von rassistischen Straßenterror, Pogromen, Anschlägen, wie auch rassistischer Hetze. Erinnert sich hier an diese Das Boot ist voll Rhetorik von Politik und Medien, wie auch realpolitischen Verschärfungen, die in dem Zusammenhang zu betrachten sind. Das wahrscheinlich prägnanteste Beispiel dafür ist die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1993 mit der Änderung des Artikel 16 Grundgesetz und im Zuge dessen eingeführten Änderungen, wie beispielsweise der sogenannten Drittstaatenregelung. Wir finden diese historische Entwicklung insofern relevant für den NSU, als dass das Fahrwasser ist, in dem eigentlich alle zentralen Personen des NSU-Netzwerkes, und es geht weit über diejenigen Leute, die da jetzt in München auf der Anklagebank sitzen, hinaus, ihre politische Sozialisation erfahren haben. Und diese politische Sozialisation bestand unter anderem auch darin, dass die Nazis eigentlich eine Erfahrung gemacht haben, dass sie ganz konkret mittels Terror, mittels Leute militant angreifen, Brandanschläge machen, Leute umbringen, ja, ganz konkrete Politik machen können. Das heißt, Nazis haben dort erfahren, dass mittels des Straßenterrors, mittels des sich selber Gerierens, also in der Selbst sich so auftretens als verlängerte Arm der Stammtische, sie es geschafft haben, zumindest den Teil, das ist definitiv nicht die alleinige Erklärung, aber ihren Teil dazu beizutragen, dass das Grundrecht auf Asyl in Deutschland de facto abgeschafft wurde. Und das ist eine enorme sozialisationstechnisch gesprochen relevante Erfahrung gewesen für die Nazis. Auch für die Nazis, die dann später 99 in den Untergrund gehen und später den NSU gründen werden. Das heißt, sie da halt einfach gesehen haben, mittels Terror und Gewalt lässt sich hier ganz konkret was reißen. Weiters finden wir es wichtig, die von mir vorhin angesprochenen Formen institutionellen Rassismuses mit zu kritisieren, in dessen Blickwinkel es für die ermittelnden Behörden nur allzu logisch war, die Opfer als Täter zu kriminalisieren, dort Leute massivst anzugehen, wirklich in das Privatleben von Leuten, die eh schon schwerst traumatisiert waren, weil sie Freunde, Familienangehörige und andere Leute, die sie im nahen sozialen Umfeld verloren haben, auch noch das in die Schuhe zu schieben, das noch mit anzugehen, wie auch die rassistische Berichterstattung in der Presse mit anzugehen. Finden es aber auch, und das ist der andere Punkt, und das ist der Punkt, den ich vorhin mit die Kritik muss sich auch selber ein Stück weit mit einbeziehen, muss vor der eigenen Haustür kehren. Finde ich wichtig, den anzusprechen, nämlich dass für uns das Auffliegen des NSUs retrospektiv betrachtet auch heißt, wir müssen uns mit unseren eigenen innerlinken Blindstellen befassen. Das heißt, ein Stück weit uns auch die Frage gefallen lassen, wieso 2006 nach dem Mord in Kassel ist eine Demo von ungefähr 2000 Leuten gab, die überwiegend aus einer türkischen Community kamen, die dort eine Demo gemacht haben, auf der die zentrale Losung war, wir fordern kein zehntes Opfer, wo auch damals schon aus einer migrantischen Community heraus Stimmen laut waren, ich finde 2000 Leute sind ein relativ lautes Zeichen, die gesagt haben, hoppla, wir haben es da unter Umständen mit einer rassistischen Mordserie zu tun. Und unserer Kenntnis nach ist das weitestgehend verheilt. Es gibt kaum Reaktionen der bundesdeutschen Linken aus der Zeit, die sich irgendwie darauf bezogen hätte, die das irgendwie wahrgenommen hätte. Wir glauben, das ist vielleicht auch eine Blindstelle einer dann oftmals doch allzu deutschen Linken, die sowas ja, vergessen, nicht gesehen oder zumindest nicht mitgekriegt hat. Uns geht es ja nicht um eine Schuldzuweisung, sondern eher darum, Fragen voranzuschreiten, so wie kann man sowas verhindern, dass letztendlich Stimmen aus der migrantischen Community es nicht schaffen, in der Linken, die sich selber als antirassistisch und antifaschistisch versteht, gehört zu werden. Eine weitere Konsequenz, die wir für uns daraus gezogen haben und auch weiterhin versuchen zu ziehen, ist ein Stück weit, uns wieder mehr in antirassistische Kämpfe ein Stück weit mit einzubringen. Das heißt, für uns war eine wichtige Forderung, wir haben die auch schon probiert, mit dem Blog auf der Demo und mit verschiedenen Texten, die wir dazu geschrieben haben, mit verschiedenen Bündnistreffen, mit Debatten, die wir mit Leuten geführt haben, ein Stück weit zu gehen, ein Stück weit, ja, als Leute, die selber eigentlich überwiegend aus so einer klassischen Antifa-Politik kommen, zu gucken, dass wir da wieder mehr Nähe zu Antira-Organisationen, zu antirassistischen Kämpfen, ein Stück weit mehr Nähe zu migrantischen Selbstorganisationen kriegen können. Wir sind uns da bewusst, dass das ein definitiv steiniger Weg ist und der auch in München mal mehr und mal weniger klappt. Und auch da gibt es einen Haufen Rückschläge. Und auch wir hätten uns eigentlich den Blog auf der Demo durchaus ja, bunter, vielseitiger und vielleicht ein bisschen weniger klassisch antifa-mäßig vorgestellt. Oder zumindest hätten uns erhofft, dass da vielleicht auch noch ein paar mehr Leute mit dabei sind. Wir haben da auch kein Patentrezept. finden aber dennoch irgendwie das wichtig, diesen Weg ein Stück weit zu beschreiten und da ein Stück weit in der Nähe zu suchen. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache, die wir vielleicht irgendwie diskutieren könnten, sollten das Leute hier ähnlich sehen. Wir haben das Gefühl, dass sich so in den letzten gefühlten 10 Jahren schon ein Stück weit so eine Auseinanderdividierung gab, dass verschiedene linke Teilbereichskämpfe sich so auf ihren eigenen, ja, ihren eigenen kleinen Teilbereich fokussiert haben und es schon einfach, ja, oft genug so nebeneinander her zwischen Leuten gab, die halt jetzt eher mehr Antira-Flüchtlingskämpfe und sonst irgendwelche Geschichten machen, Leute, die mehr Antifa-Arbeit machen. Das ist zumindest eine Sache irgendwie, die wir für München ganz klar so feststellen konnten, dass das eigentlich eine Sache ist, die relativ stark aneinander vorbeilief. Und eine der, ja, Forderungen, die wir auch an uns stellen im Zuge des Auflegens zum NSU, ist eben da ein Stück weit zu gucken, wo geht da was zusammen oder wo kann da was zusammengehen, wo kann man da vielleicht Synergien nutzen, wo kann man da vielleicht gucken, dass man öfters mal was gemeinsam anstatt nebeneinander hermacht. Wie gesagt, auch das würde ich gerne nochmal als offene Frage in die Diskussion mit reinnehmen, als dass wir uns da schon klar sind, dass das jetzt nichts ist, was man jetzt einfach mal so proklamiert und dann klappt es so, sondern das ist natürlich auch eine Sache, da gehören ja alle Beteiligten zusammen. In München ist das eine Sache, die überwiegend positiv von Leuten aufgenommen wurde, aber auch da, wie gesagt, auch da ist es jetzt noch nicht hundertprozentig so, dass wir jetzt alle One Family wären, sondern auch da gibt es natürlich noch Spezialisierungen und sowas. Sonst geht es natürlich auch gar nicht darum, dass wir jetzt alle unsere Spezialisierungen aufhören und dass wir alle aufhören, Antifa-Arbeit zu machen und nur noch andere Sachen machen, sondern eher eben um ja, das Suchen von Nähe und die Möglichkeiten von Synergien. Was man für München auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es zumindest geschafft wurde, einen intensiven Austausch zu führen und der jetzt auch im Zuge der diversen Aktionen von Refugees in München in diesem Sommer und auch in diesem Herbst, wo jetzt ein Stück weit schon wir gespürt haben, da sind jetzt auf einmal Drähte vielleicht ein bisschen dicker gestrickt, da sind vielleicht doch ein bisschen mehr Nähen da, da gibt es vielleicht doch öfters mal mehr Automatisches, man macht was zusammen anstatt nebeneinander her. Aber auch da sind auch ein Haufen Sachen schiefgelaufen, auch da gab es einen Haufen auch inhaltliche Punkte, die da an beiden Seiten gestört haben, aber dennoch finden wir es schon noch einen wichtigen Weg, den wir weiterhin beschreiten wollen. Genau. Ich würde jetzt einen kleinen Exkurs machen, wie anfangs angekündigt, wo ich nochmal klar machen würde, wieso wir der Meinung sind, dass eine in der Linken zumindest verbreitete Theorie, nämlich die, dass der NSU als eine Aktion des tiefen Staates zu fassen wäre, nicht so ganz greift. Wir sind definitiv nicht der Meinung, dass das die einzige Theorie ist, die die Linke dazu vertritt. Wir sind auch definitiv nicht der Meinung, dass die hegemonial ist. Auch in München ist das nicht das einzige oder das lautstärkste, was sich von links zum NSU artikuliert. Aber dennoch ist es eine Sache, die sich zumindest ein gewisses Standing in einigen innerlinken Kreisen erarbeitet hat und wir finden einige Sachen daran fatal, die ich im Folgenden kritisieren möchte. Vorab die Frage, tiefer Staat, ist das eigentlich ein Begriff oder soll ich da kurz noch 2, 3 Worte zu verlieren? Ja, verlieren? Worte verlieren? Ja. Genau. Das Ding mit den Entweder-Oder-Fragen, wenn man mit Ja und Nein antworten kann. Genau. Tiefer Staat ist jetzt endlich eine Theorie, respektive eine Sache, die auf verschiedenen historischen Gegebenheiten, vor allem der 60er bis 80er Jahre, zurückgreift, die, wo es eine aktive Zusammenarbeit von staatlichen Repressionsorganen, teilweise Geheimdiensten, teilweise militärischen Apparaten und faschistischen bzw. neonazistischen Kräften gab. Besonders eklatantes Beispiel dafür wäre wahrscheinlich das Italien der 70er, frühen 80er Jahre zu nennen, wo es Kooperationen von politischen Eliten, Geheimdiensten, militanten Faschos, teilweise Mafia-Strukturen, das hat alles ein bisschen fast schon James-Bond-Charakter, wenn es nicht so tragisch wäre, gegeben hat. Das wohl Tragischste ist da der Anschlag auf den Bahnhof von Bologna Anfang der 80er Jahre gewesen. Das war ein Bombenanschlag, wo Dutzende Menschen zu Tode gekommen sind. Da ist in der Hauptverkehrszeit im Bahnhof eine Bombe in die Luft geflogen. Erstmals wurde von den ermittelnden Behörden dort die These aktiv vertreten, dass das eine linke Stadtguerilla-Gruppe gewesen wäre, die diesen Anschlag gemacht hat. Im Zuge der Ermittlungen kam allerdings raus, dass das Faschos waren, die zusammen mit dem Geheimdienst diesen Anschlag gemacht haben, um den eben Linken in die Schuhe zu schieben. Ein weiterer Begriff, der dort auftaucht, vor allem in Italien, der 70er, 80er, das ist die sogenannte Theorie der Spannung, die davon ausgeht, dass letztendlich konservative, rechte politische Kräfte es schaffen, ein Klima militanter Aktionen in der Gesellschaft herbeizuführen, militante Aktionen, die vor allem Linken in die Schuhe geschoben werden, um dahingehend als Reaktion darauf gewisse Machtbefugnisse und Legitimationen zu bekommen, repressiv gegen linke Bewegungen zurückzuschlagen. Ähnliche Entwicklungen gab es auch in anderen, vor allem NATO-Staaten. In der Türkei gab es da auch einige Fälle, die dahin gingen. Auch in Deutschland gibt es zumindest Sachen, die darauf hindeuten. Die ganzen ungeklärten Sachen bezogen auf, den Anschlag auf das Oktoberfest in München deuten auch zumindest darauf hin, dass es dort eine sehr starke Nähe, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren hier, auch das ist ein Fall, der alles andere als aufgeklärt ist, deshalb kann ich da keine endgültige These in den Raum stellen, dementsprechend eine zumindest sehr starke Nähe geheimdienstlicher, sprich vor allem verfassungsschutzmäßiger Apparate zu dem oder den Nazis waren, die dort die Bombe gelegt haben. Genau. Es gibt also auch linke Leute, die jetzt behaupten, diese ganze NSU-Mordserie und das, dass die so lange nicht aufgeflogen ist, das lässt sich auch damit erklären, dass der Staat eigentlich Interesse daran hätte, mordende Nazis zusammenziehen zu lassen. Was man ohne Zweifel sagen kann, ist, dass dieser Staat definitiv einiges nimmt, um Nazis hierzulande alles andere als unerträglich zu machen. Das merkt man ja schon bei den meisten Nazi-Aufmärschen. Ne? Polizei, die Nazis durchsetzt, die oft genug Linke kriminalisiert, uns verhaftet, unsere Demos mit Auflagen begeht, etc. Und gerade auch der Komplex NSU offenbart ja so einiges an nahezu unvorstellbaren Ereignissen. Sei es jetzt einerseits die stetig wachsende Zahl an staatlich bezahlten V-Leuten im näheren bis nächsten Umfeld der Täterinnen, beispielsweise der Thüringer Heimatschutz, der von Dutzenden V-Leuten durchsetzt war, teilweise der verschiedenen Landes- respektive des Bundesamtes Verfassungsschutz, oder sei es jetzt die Geschichte, dass am Tatort in Kassel ein Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes zufälligerweise am Tatort war, beziehungsweise behauptet, nicht so ganz am Tatort gewesen zu sein, sondern eine Minute vor Tatzeitpunkt gegangen zu sein. Alles so ein bisschen skurrile, dubiose Geschichten, die danach klingen, als gäbe es da zu viele Zufälle. Oder sei es so skurrile Persönlichkeiten wie der ehemalige Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Helmut Röver, der mittlerweile auch in neurechten Verlägen Bücher veröffentlicht. Also selber auch einem rechten Gedankengut zumindest nahesteht. Eine weitere Geschichte, die nach allem anderen klingt, als nach einer zumindest einfach zu erklärenden Geschichte, sind die Sachen, die im Zuge der Ermittlungen im Fall Kiesewetter, also dem Mord einer Polizistin in Heilbronn, ins Tageslicht getreten ist, wo dann plötzlich Polizisten, die mit Kiesewetter nah zusammengearbeitet haben, beteiligt sind am Aufbau einer deutschen Sektion des Ku Klux Klans, also wirklich Sachen, die echt skurril nach Hollywood klingen. Oder natürlich die Sache, dass zufälligerweise kurz nach Bekanntwerden des NSUs so viele Akten, vor allem in Landesämtern, geschreddert wurden. All das klingt zugegebenermaßen mindestens mal sehr strange. All das lässt natürlich einen Haufen Vermutungen aufkommen. Auch das sind natürlich Sachen, die solche Sachen natürlich nahelegen lassen. Was wir nur wichtig finden, ist, nicht dem Trugschluss zu erfallen, dass Sachen, die naheliegend sind, auch hundertprozentig stimmen. Das heißt, aus all diesen Indizien ergibt sich für uns eigentlich kein klares Bild. Wir haben eher das Gefühl, dass mit jedem Bruchstück, das auftaucht, mit jedem Teilbereich, wo noch ein bisschen was rauskommt, wo eine noch skurrile Geschichte rauskommt, eigentlich noch weniger klar wird, was das ganze Bild eigentlich ist. Dementsprechend glauben wir, dass man zum gegebenen Zeitpunkt definitiv nicht seriös sagen kann, so hoppla, diese Sachen zusammengezählt, das alles war der NSU, da gibt es zu viele Sachen, die widersprechen sich. Wie gesagt, eine der Sachen, die vielleicht zur Aufklärung des Ganzen dienen kann, ist, wenn endlich klar ist, wieso Michel Kiesewetter ermordet wurde. Da gibt es auch einen Haufen Theorien, aber für keine Sache lässt sich da ein Beleg finden. Das ist, wie gesagt, eine, wie ich finde, sehr eklatante und auch relevante Geschichte, als dass da sich ja das Mordmotiv Rassismus zumindest nicht unmittelbar erschließt. Da gibt es einen Haufen Theorien und Thesen, aber das sind alles nichts, was hieb- und stichfest irgendwie wäre. Wenn man sich also anguckt, was machen denn diese ganzen Behörden da? Wieso gibt es da so eine konsequente Blindheit auf dem rechten Auge? Glauben wir, dass da die Erklärung, dass es den großen staatlichen Masterplan dahinter gäbe, Nazi-Szene aufzubauen, um Migranten zu diffamieren, um Linke zu diffamieren oder welcher Gründe auch immer, definitiv nur eine Erklärung davon ist. Wichtig zu betonen finden wir es, dass es eine relative Autonomie in den Behörden gibt. Das heißt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Behörde noch lange nicht in jeder ihrer Aktionen zwangsläufig an einen Masterplan gebunden sind, dem sie befolgen. Es gibt gewisse Handlungsspielräume innerhalb der Abteilungen. Und die sind explizit damit zu bedenken, wenn es sich um Geheimdienste handelt, also um Organisationen, die in ihrer Definition als Geheimdienste ja zu einem gewissen Grade eben explizit unabhängig sind von einer beispielsweise parlamentarischen Kontrolle. Beispielsweise auch teilweise ja Etats haben, die nicht genehmigt werden müssen, etc. Wir glauben, es gibt viele verschiedene Erklärungen dafür. Wir haben auch definitiv für den NSU noch nicht die hundertprozentige, wieso es diese Nähe der Ermittlungsbehörden zu den Täterinnen und Tätern gab. Es ist auch längst noch nicht aufgeklärt, was denn der VS da alles gemacht hat, wenn es denn überhaupt jemals aufklärbar ist. Es handelt sich ja um einen Geheimdienst und eines ja, der Haupteigenschaften eines Geheimdienstes ist, dass er Sachen eben im Geheimen macht und eben probiert, dass das nicht alles rauskommt. Wir finden es aber dennoch wichtig, diese Fragen auch zu stellen, diese Fragen auch voranzubringen, auch um diesen Inlandsgeheimdienst hier massiv zu diskreditieren. Weil wenn eine Sache klar ist, die man definitiv jetzt unterschreiben kann, wenn nicht schon auch vor Aufhebung des NSU, dieses Ding tut alles, nur definitiv keine Nazis bekämpfen hier im hiesigen Land. Im Gegenteil wahrscheinlich sogar. Weiters finden wir diese These des tiefen Staates ein Stück weit zu kurz gegriffen, als dass die oftmals geäußerte These, dass es sowas ja in der Vergangenheit gab, dass es sowas in Italien gab, dass es sowas in der Türkei gab, dass es eventuell sowas auch in den 80ern in Luxemburg gab, dass es sowas wahrscheinlich auch in Deutschland gab, dass es noch lange nicht klar ist, dass dadurch sich, nur weil viele historische, in Zeiten des Kalten Krieges ausgeführte Aktionen von Nazis zumindest in dem Kontext betrachtet werden müssen. Das heißt nicht, dass die alle hundertprozentig darauf zurückzuführen sind. Aber dann heißt es noch lange nicht, dass jedwede terroristische Aktion von Nazis zwangsläufig damit was zu tun ist. Im Gegenteil, wer so argumentiert, macht sich schlicht und ergreifend ja auch einfach, als dass es Nazis ja gar nicht zutraut, wirklich terroristische und mörderische Akte zu begehen. Wir finden es eher wichtig, uns dem Gegenstand dahingehend zu analysieren, zu gucken, in welcher Wechselwirkung steht narzisstischer Terror, narzisstische Gewalt und narzisstische Aktionen oder auch deren politische Bedeutung im Kontext mit gesamtgesellschaftlichen politischen Verhältnissen. Weiters finden wir es sehr bedenklich, dass, also wenn man davon ausgeht, dass eigentlich jede große militante Nazi-Aktion und vor allem auch der NSU eigentlich eine Sache ist, wo die Nazis quasi im staatlichen Auftrag handeln, dass das auch unserer Meinung nach letztendlich Nazis verharmlost, dass es sie nicht ernst nimmt. Das heißt, Nazis und ihr Handeln erscheint dann eigentlich nur als ein Ausführen von letztendlichen ja, Hilfstätigkeiten von Interessen des bürgerlichen Staates. Wir finden es obendrein auch eine sehr, sehr fragwürdige These, davon auszugehen, dass 2013 oder zu Zeiten der Morde, das heißt ab 99 bis in die 2000er, ein staatlich geförderter Nazi-Terror Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland eigentlich wäre. Im Gegenteil, wenn wir uns gerade diese Zeit, früh 2000er, angucken, dann ist es auch gerade die Zeit, wo die Regierung Schröder diesen sogenannten Antifa-Sommer ausruft, wo versucht wird, das erste Mal die NPD mehr schlecht als recht zu verbieten, wo man zumindest nicht davon ausgehen kann, dass offener Narzissmus, geschweige denn narzisstischer Terror, eine Sache ist, die eine Bedeutung einer Staatsräson in der Bundesrepublik haben hätte können. Weiters finden wir auch, dass wenn man diese These konsequent zu Ende denkt, die ja auch ein Stück weit als eine Entlastungsstrategie für linke Leute ja fungieren kann. Wenn Nazis ihr Erscheinen und ihre krassen Gewaltakte eigentlich nur eine Sache sind, die immer quasi im staatlichen Auftrag passieren, mittels Geheimdienste und anderer großer verschwörerischer Kreise, hat man es da eigentlich mit einem einerseits so übermächtigen Gegner zu tun, gegen den man eigentlich kaum was ausrichten kann, wie auch, man muss die Sache nicht dahingehend analysieren, sich mit Rassismus zu beschäftigen und dementsprechend auch nicht die Frage zu stellen, was hat Rassismus auch in den eigenen Reihen vielleicht für eine Bedeutung. Genau. wir finden es dementsprechend wichtig, jetzt nicht zu sagen, dass alle Leute, die sagen, hey, guckt mal, VS-Verstrickungen und NSU, das ist alles Verschwörungstheorie-Scheiße. Nee, definitiv nicht. Wir finden es wichtig, diese Fragen zu stellen. Wir finden es wichtig, diese Fragen ein Stück weit offen zu stellen, dass das wir alle in diesem Raum wahrscheinlich definitiv zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund dieses ja, immer größer werdenden Ausmaßes des ganzen Komplexes NSUs nicht eine seriöse, hundertprozentig hieb- und stichhaltige Antwort darauf finden können. Und wir glauben, es gibt andere Perspektiven, die weit mehr kritisches Potenzial offenbaren, als das alles dem Staat in die Schuhe schieben zu wollen. Auch andersrum. Ich glaube, wir als emanzipatorische Linke sind ja auch fähig, den Staat unabhängig davon zu kritisieren, ob der jetzt mordende Nazis finanziert und ausbildet oder nicht. Staatskritik bedarf es gar nicht, einen bürgerlichen Staat als letztendlichen Sponsor von Nazi-Aktivitäten zu denunzieren. Ja, so viel in Kürze zu dem Exkurs. Ja, nach diversen rassistischen Mobilisierungen oder Aktionen diesen Sommer, Herbst und ja eigentlich jetzt im Winter eigentlich auch noch immer. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich an Berlin-Hellersdorf, diesem neuen AsylbewerberInnenheim, wo rassistische Anwohner und die dortige NPD massiv versucht haben, dort eine Stimmung zu erzeugen. Oder auch in Greiz, genauso wie in Duisburg. Duisburg ist es maßgeblich von RechtspopulistInnen die Stimmung angeheizt worden. Oder in Schneeberg, jetzt gerade aktuell, genau, zusätzlich noch einen rassistischen Mord im bayerischen Kaufbeuren oder einen Fasteinzug einer rechten AfD in den Bundestag, stellt sich so oder hat sich bei vielen so ein bisschen die Frage gestellt, ob das jetzt Back to the 90s ein rassistischer Rollback ist. Die Frage lässt sich relativ schwer beantworten. Wir denken, dass es eher wahrscheinlich nicht so ist, nachdem sich eine Zeit komplett geändert hat. 90er Jahre mit einem wiedervereinigten Deutschland, mit einem Nationaltaumel, mit teilweise Großmachtsfantasien und auch einer unglaublichen rassistischen Medienhetze, war eine Zeit so ein bisschen was anderes. Es gibt in der BRD im Jahr 2013 eigentlich relativ wenig oder bis fast keine bedeutende westdeutsche Großstadt, wo eine relevante Kampagne gegen Flüchtlinge gefahren werden würde, zumindest nicht unbedingt wahrnehmbar. Ausnahmen sind da sächsische Käfer wie Schneeberg, wo sich 2000 Leute hinter den Karren von der NPD spannen lassen. Und ansonsten sind Nazis in großen Teilen der BRD nicht wirklich kampagnen- oder mobilisierungsfähig. Deswegen denken wir, dass es nicht unbedingt so ist, dass es so wird wie in den 90ern oder dass sich ein neues Rostock-Lichtenhagen ereinigt. Ereignet, so heißt es. Zusätzlich hat es eben eine gesellschaftlich komplett andere Stimmung Anfang der 90er gegeben. Beispiel, als der Spiegel davor gewarnt hat auf seinem Titelblatt mit dem Ansturm der Armen, wo massiv Ressentiments geschürt worden sind. Das ist so in einem heutigen Deutschland, das sich als Krisengewinner darstellt, ein bisschen anders, dass es nicht unbedingt einen diskursfähigen rechten Konsens gäbe. Oder zumindest keinen unwidersprochenen ja. Konsens. Ein Punkt, den wir auf jeden Fall ausmachen, ist, und das ist ein eklatanter Unterschied zu den Anfangs- bis Mitte-90er Jahren, es gibt definitiv, nicht überall, aber zumindest irgendwie in den meisten Großstädten, eine relativ hör- und spürbare antirassistische Gegenmobilisierung. Auch Berlin-Hellersdorf ist ja eine Sache, die alles andere als ein Walk in the Park für die Nazis waren. Auch da wurde es zumindest in Teilen geschafft, dass da eine antirassistische und kritische Gegenbewegung da gegenwirken konnte. Und auch die Entwicklungen diesen Herbst und Winter in Hamburg sprechen ja dafür, dass eine rassistische Politik nicht unmittelbar unwidersprochen hingenommen werden kann. Wir wollen jetzt nicht hier sagen, Rassismus ist irgendwas, das es nicht mehr gäbe. Wir wollen auch nicht irgendwie verleugnen, dass es wahrscheinlich irgendwie gerade so im letzten Jahr eine massive Zunahme von sich explizit politisch artikulierendem Rassismus über Stammtische hinaus in der Bevölkerung gab. Also allein in Bayern haben wir über 40 Bürgerinitiativen, die sich anlässlich von geplanten oder tatsächlichen Flüchtlingsheimen in ihrer Region gebildet haben, die dazu Politik machen. Das ist definitiv irgendwie eine Kraft, die wir nicht komplett leugnen wollen und die wir nicht kleinreden wollen. Wir glauben aber, man kann das nicht eins zu eins mit der Entwicklung der 90er Jahre gleichsetzen, wo es eine sehr starke rassistische Hegemonie gab, die von großen Teilen konservativer Politik bis rein zur SPD, bis hin zu vielen Medien so mitgetragen wurde. Es ist mittlerweile auch möglich, eine antirassistische Politik zumindest mit viel Kraftanstellungen und mit viel taktischem Geschick auch medial irgendwie bereitzubringen. Es ist auch möglich, dass halt einfach, wie in Hamburg, große Teile eines kompletten Stadtteils einfach gegen den Senat irgendwie anlaufen und sagen, hey, wir machen da nicht mit bei dieser rassistischen Mobilisierung. Wir glauben, dass man die Entwicklung vielleicht eher als eine Polarisierung, denn als eine reine Hegemonieverschiebung zugunsten des rassistischen Klimas irgendwie bezeichnen könnte. Polarisierung ist vielleicht eher sowas gemeint wie, es gibt auf der einen Seite wirklich diese Entwicklungen von Stammtisch, Bürgerinitiativen etc., die wieder massivst aufs Übelste rassistisch hetzen, die sicherlich auch im Kontext von sowas wie der Sarrazin-Debatte von einigen Jahren zu sehen sind. Wir glauben aber auch, dass es mittlerweile eine zumindest in einigen Regionen dann doch ganz fit aufgestellte antirassistische oder zumindest mal linksliberal nicht hundertprozentig menschenverachtendes Potenzial in der Bevölkerung auch gibt. Anders ausgedrückt, ja, vielleicht gilt es halt gerade eben. Vielleicht befinden wir uns gerade in einer Entwicklung, wo diese Polarisierung bezüglich rassistischen Wahn auf der einen Seite, aber andererseits auch einer konkreten Artikulierung antirassistischer Forderungen, wo es darum gilt, eigentlich für Linke sich da einzumischen. Wir sehen auch in dem Kontext, dass sich innerhalb der letzten anderthalb Jahre in Deutschland eine sehr, sehr lautstarke Bewegung von Refugee-Selbstorganisationen gebildet hat. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen, angefangen von den Leuten, die aus Würzburg dezidiert ihre Residenzpflicht übertreten haben und nach Berlin gelaufen sind, zum O-Platz-Camp, zu den verschiedenen Aktionen in München, wo es diesen Sommer mehrere Camps gab, wo Plätze öffentlich sich angeeignet wurden, Hungerstreikaktionen, aber auch Aktionen wie eben Lampedusa in Hamburg, die es geschafft haben, eine Forderung lautstark zu artikulieren, dass einfach, ja, vielleicht auch ein Stück weit einige dieser Vorannahmen der Festung Europa, nämlich die Vorstellung, man könne Migration steuern im Sinne von, man kann die von staatlicher Seite aus regulieren und wirklich hier eine Tür haben, die sagt, wer kommt rein, wer kommt nicht, dass die auch ein Stück weit einfach, ja, einfach sich so nicht mehr aufrechterhalten lässt. Es ist offensichtlich klar, dass Migration ist trotz aller Schikanen und trotz der unzähligen Toten, die an den EU-Außengrenzen leider Gottes immer wieder aufs Neue zu beklagen sind, es immer noch schafft, oder gerade deswegen oder vielleicht auch trotzdem schafft, sich auch hier im Herzen der Festung Europa ein Stück weit zu artikulieren. Ich würde sagen, wir haben das Gefühl, wir befinden uns gerade in einer sehr, sehr dynamischen Entwicklung, wo wir noch hundertprozentig nicht sagen können, wo es hingeht, wo es aber eigentlich ein Stück weit irgendwie gilt. Wo es auch gilt, irgendwie gegen Bürgerinitiativen, die ein Problem damit haben, dass Leute, die aus Krisengebieten hierher kommen, bei ihnen in der Nachbarschaft wohnen, dass es da gilt, sich da einzumischen, und da einfach die Leute ein Stück weit zurückzudrängen, die solche Forderungen aufstellen. Dass es auch darum geht, dem rechtspopulistischen Potenzial, das es in dieser Gesellschaft gibt, ein Stück weit gegenzuhalten. Gerade wir in München haben das seit einigen Jahren mit einer massiven, vor allem antimuslimischen Hetze zu tun, die von verschiedenen rechtspopulistischen Splittergruppen geführt wird, die alle mehr oder minder so aus dem erweiterten Umfeld dieses rechtspopulistischen Internetprojekts Politically Incorrect kommen, die mehrere Tage die Woche in der Münchner Innenstadt Infostände abhalten, wo sie wirklich aufs Übelste hetzen gegen Leute. Wir haben es mit einer in ihrer Entwicklung definitiv noch nicht hundertprozentig abzuschätzenden, aber so ein rechtspopulistisches Potenzial auf jeden Fall mal beinhaltenden AfD zu tun, die nur knapp am Einzug an den Bundestag gescheitert ist. Genau. Dementsprechend glauben wir, es gibt viel zu tun bezüglich antirassistischer Politik und wir glauben, dass, wie eben anfangs von uns auch schon gesagt, das eine der Sachen ist, die wir auch so ein Stück weit aus dem NSU für uns mitziehen. Dass es für uns als Linke auch wichtig ist, dahingehend wieder uns vermehrt mit einzumischen. Das wäre es jetzt so fürs Erste von uns gewesen.